akzeptieren und zieht sie der Tod ins kühle Revier. Sie haben gefordert 4:1 die Helden. Im Strahl des Ebenscheins nun brennt das Schiff an Bug und Heck. Die Mannschaft steht noch vor der Deck und wie sie in die Tiefe sinkt, greift sie zur Mütze und grüßt und schwingt. Macht es so wie der letzte Mann, bis in den Tod für das Vaterland. Sei uns ein Beispiel, letzter Mann, bis in den Tod für das Vaterland. Begraben die Hand, Hurra dem Kaiser und Vaterland. Und als sich vollendet das Geschenk, Kiloven treibt seinen Augenblick und reckt noch einmal den wunden Rumpf und gurgelt hohl und gurgelt dumpf. Da plötzlich aus der Meeresflut taucht ein Matrose, ein junges Blut. Macht es so wie der letzte Mann, bis in den Tod für das Vaterland. Sei uns ein Beispiel, letzter Mann, bis in den Tod für das Vaterland. Beispiel, letzter Mann, bis in den Tod für das Vaterland.